Zwischen den Lieben aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Zwischen den Lieben. Er kam von seiner Mutter, die ihn küsste und ihm die Hände drückte, als er ging. Sein Mund will zitternd hin auf nackte Brüste, in seinen Händen zuckt ein Wink. Nachher, die letzte Tür zur Straße klinkend, was nun, wohin? Denn die Betäubung ist vorbei. Er blickt sich um, in Leere fast ertrinkend. Zum Park, ins helle Café, oh, so einerlei. Und wie durch eine blinde Fensterscheibe, kahl und gespenstisch bleich ist alles anzusehen. Ihm ist, als sei ihm gar nichts von dem Weibe, doch auch von seiner Mutter nie etwas geschehen. Ende von Zwischen den Lieben. Gelesen von Sonja.